Straßen, ja. Rest in peace, die ganze Straße nach Vanilla Sky. Verteile Hitze frei, scannen so viele Tricks dabei. Sie sind im Draht, denn aus fetten, großen Lautsprecher. Tönt dieser Track von einem absoluten Traumsänger. Drück auf die Hupe, hab das Glück, das sie suchen. Der Wagen kommt, verstehen sie, sind verrückt nach den Kugeln. Verrückt nach der Waffe in Erfüllung. Bei dieser Hitze, fresh, hab ich die Kühlung. Und Baby, versüch deinen Tag, weil ich für dein Kind in den Schlüssel hab. Meine Mama ist das lange nicht mehr so leid. Sie bestellt die große Waffe mit der Kugel. Nein, ich glaub nicht, dass sie weiß, was gleich passiert, wenn ich hier bin, wirklich ein nice Herr. Wir beide, das ist